schirm liegt oben drauf und dann kommt der Sankerwagen, sammelt deine Reste auf und dann kommt der Sankerwagen, sammelt deine Reste auf. Kameraden steht im Kreise, sehen sich das Unglück an. Jeder denkt dann still und leise, morgen kommt ein anderer dran. Jeder denkt dann still und leise, morgen kommt ein anderer dran. Und im Himmel angekommen, Petrus vor der Tür, bist du auch ein falschem Jäger, kehrt man schwarz, ist keiner hier. Bist du auch ein falschem Jäger,